Für sie gibt es Strafe im diesseitigen Leben, aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich härter, und sie werden vor Allah keinen Behüter haben.